Lektion 1. Text 4. Wie heißt die Hauptstadt von Finnland? Und dann haben wir die ganze Zeit Fußball gespielt. Ich habe 2 Tore geschossen. Und ich sogar 3. Und die Petra? Seid doch mal ruhig, ich will die Nachrichten hören. Helsinki. Bei der KSZE-Folgekonferenz konnte über die Frage der Auslegung der in der Schlussakte festgelegten Menschenrechte... Helsinki, wo ist denn das? Helsinki ist die Hauptstadt von Finnland. Und wo ist Finnland? Finnland ist in Europa. Jetzt iss mal weiter, Inge. Jakarta. Zu schweren Auseinandersetzungen kam es bei Massendemonstrationen in der indonesischen Hauptstadt. Polizei und Demonstranten lieferten sich erbitterte Straßenschlachten. Wo ist Jakarta? Auch in Finnland? Aber nein, hör doch zu. Jakarta ist in Indonesien. Die Hauptstadt von Indonesien. Und wo ist Indonesien? In Europa? In Asien, glaube ich. In Asien. Nicht wahr, Hermann? Natürlich, in Asien. Wo denn sonst? Bogota. Ein schwerer Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel gelang in den gestrigen Morgenstunden der kolumbianischen Polizei. Unterstützt von Einheiten der Streitkräfte... Bogota ist in Afrika. Falsch, nicht in Afrika, Bogota ist in Südamerika. Und wo in Südamerika? In Bolivien, glaube ich. Nein, in Kolumbien. Es ist die Hauptstadt von Kolumbien. Ja, Hermann? So ist es. Und jetzt bitte Ruhe. New York. Die UNO-Vollversammlung hat in einer einstimmig verabschiedeten Resolution Kritik an der Apartheidspolitik der südafrikanischen Regierung geübt und eine sofortige Aufhebung aller... New York ist in Amerika, das weiß ich. Richtig. New York ist die Hauptstadt von Amerika. Aber nein, Washington ist die Hauptstadt von Amerika. Das stimmt nicht. Unsere Lehrerin sagt, Washington ist die Hauptstadt der USA. Und die USA sind in Nordamerika. Aber Kanada ist auch in Nordamerika. Sehr gut, Inge. Und wie heißt die Hauptstadt von Kanada? Sie hört Nachrichten. Es ist 19.05 Uhr.